Die ausländischen Medien berichteten unlängst über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die lautische Nachrichtenagentur, die amerikanische UPI, die japanische Kyodo, die Nachrichtenagentur Mediafax und die Zeitung Azer Press von Rumänien, die senegalesische Zeitung Vox Populi, der In- und Auslandssender und der Sender in 7 Nationalsprachen von Guinea, die chinesische Internet-Homepage Fan Chu Wang und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim-Il-Sung-Ismus-Kim-Jong-Ilismus-Studentenkomitees, des Nationalen Zuch-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo, der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, der britischen Songun-Politik-Studentengesellschaft und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria meldeten, dass Genosse Kim Jong-un den Bauplatz der Ryomyong-Straße besucht hatte. Die russische Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru brachte die Nachricht über den Besuch von Genossen Kim Jong-un in der Taschenfabrik Pyongyang, der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk und der Kimchi-Fabrik Ryugyong. Und die nepalesische Zeitung Apan und die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Zuche-Ideologie und der Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft berichteten über seinen Besuch in der Taschenfabrik Pyongyang, der Marinadenverarbeitungsfabrik Gumsanpo und dem Fischereibetrieb Gumsanpo. Die Massenmedien zeigten die Fotos von Kim Jong-un.